Die Trauergemeinde war lächerlich klein. Der verstorbene Léon Le Gall hatte lange gelebt. Die meisten, die ihn gekannt hatten, waren vor ihm gestorben. Auf der vordersten Bank saßen seine Söhne, die Tochter, die Schwiegertöchter, daneben Enkel und die vier Urenkel, die an jenem 16. April 1986 schon geboren waren. Hinter ihnen erstreckte sich im Dämmerlicht ein Meer von leeren Bänken, in dem Platz gewesen wäre für alle Le Gall-Ahnen bis zurück ins 12. Jahrhundert. Sonnenstrahlen fielen auf die schwarz-weißen Steinplatten. Da ging mit leisem Kreischen eine Seitentür auf. Eine kleine Gestalt mit einem leuchtend roten Foulard schlüpfte ins Kirchenschiff. War das wirklich Mademoiselle Louise Janvier, die da gekommen war? Hatte sie es gewagt? Die Familie blickte wieder starr nach vorn, als gelte ihre Aufmerksamkeit ausschließlich dem ewigen Licht über dem Hauptaltar. Die kleine Gestalt blieb am Kopfende des Sargs stehen, hob den Schleier über den Hut und küsste den Verstorbenen auf die Stirn. Ihr rot geschminkter Mund verzog sich zu einem Lächeln, das breit und immer breiter wurde. Mit raschem Griff holte sie einen faustgroßen, runden, matt schimmernden Gegenstand hervor. Es war eine alte Fahrradklingel, die sie zweimal betätigte. Ri-ring, ri-ring. Zu der Zeit, als Léon Louise Janvier kennenlernte, war er 17 Jahre alt. Am Gymnasium fehlte er oft, weil er lieber mit seinen Freunden an den Stränden von Cherbourg unterwegs war. Sie hatten das angeschwemmte Wrack einer kleinen Segeljolle gefunden, reparierten das Boot und fuhren von da an in jeder freien Stunde hinaus auf den Ärmelkanal. Wenn etwas Interessantes im Wasser dümpelte, nahmen sie es mit. Teakholz, Messing, Stahl, fassweise Petroleum. Léon Le Galls Vater nahm die Streunerei seines Sohnes mit einiger Besorgnis zur Kenntnis. Du gehst morgen wieder zur Schule. Ich gehe überhaupt nie wieder zur Schule. Ich helfe der nationalen Kriegswirtschaft. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust du, was ich sage. Du hast mir gar nichts zu befehlen. Aufhören! Die Auseinandersetzung artete in eine Prügelei aus, bei der die beiden sich auf dem Küchenboden wälzten wie Schulbuben. Schluss jetzt! Und nur deshalb kein Blut floss, weil die Mutter beherzt eingriff. Chérie, du nimmst jetzt dein Laudanum und gehst zu Bett. Chérie. Und du, Léon, gehst morgen früh zum Bürgermeister und meldest dich zum Arbeitsdienst. Kannst du Traktor fahren? Nein, Herr Bürgermeister. Schweißen? Nein, Monsieur. Optische Linsen schleifen? Nein, Monsieur. Spulen für Elektromotoren wickeln, Straßenbahn fahren, Pistolenläufe drehen? Nein, Monsieur. Dachte ich mir. Kannst du morsen? Die Zugkraft von Hängebrückenstahlseilen berechnen? Jawohl, Monsieur. Wie? Morsen, Monsieur. Stimmt das denn auch, Freundchen? Der Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne sucht einen Morseassistenten. Homosexuelle, Geschlechtskranke und Kommunisten unerwünscht. Du bist doch nicht etwa Kommunist? Nein, Monsieur. So kam es, dass Léon Le Gall an einem Frühlingstag des Jahres 1918 seinen Pappkoffer aufs Fahrrad band, innig seine Mutter küsste und nach kurzem Zögern auch den Vater umarmte, aufs Rad stieg und in die Pedale trat. Er fuhr vorbei an tapfer wohlanständigen Kleinbürgerhäusern, in denen seine Freunde gerade sägemehlhaltiges Kriegsbrot vom Vortag in ihren Milchkaffee tunkten, vorbei am Gymnasium, an dem sein Vater als Lateinlehrer noch 14 Jahre, 3 Monate und 2 Wochen sein täglich Brot verdienen würde. Er fuhr vorbei am großen Hafenbecken, in dem ein amerikanischer Getreidetanker friedlich neben britischen und französischen Kriegsschiffen lag, glücklich und ohne jeden Gedanken daran, dass er das alles möglicherweise nie wiedersehen würde. Er hatte leichten Westwind im Rücken und kam rasch voran. Er überholte ein Fuhrwerk, das von einem Maulesel gezogen wurde. Hallo. Léon hatte gelesen, dass nahezu sämtliche Pferde Frankreichs an der Front Dienst hatten. Am Abend traf er in Caen ein, wo er bei Tante Simone übernachten sollte. Das Haus roch nach Kampfer und toten Fliegen. Der nächste Morgen war windstill und sonnig. Leon nahm die Küstenstraße über Ulgard und Honfleur. Weil gerade Ebbe war, hiefte er sein Fahrrad über die Mauer hinunter zum Strand und fuhr einige Kilometer der Wasserlinie entlang. Der Sand war gelb, das Meer war grün und wurde zum Himmel hin blau. Die wenigen Kinder, die im Sand spielten, trugen rote Badeanzüge, ihre Mütter weiße Röcke. Manchmal standen alte Männer in schwarzen Jacketts im Sand und stocherten mit ihren Stöcken in vertrocknetem Algengewirr. Mittags traf er in Deauville ein und abends in Rouen, wo er bei Tante Sophie übernachten sollte, die berühmt war für ihren Apfelkuchen. Am dritten Tag stellte Leon beim Aufstehen fest, dass er fürchterlichen Muskelkater hatte. Die erste Stunde auf dem Rad war eine Tortur, danach ging es besser. Von Süden her kreuzten lange Kolonnen von Armeelastwagen seinen Weg. Nach ungezählten Hügeln lag am späten Nachmittag vor Leon eine Allee, die schnurgerade über eine endlose Ebene führte. Da hörte er in seinem Rücken ein Geräusch. Ein kurzes Quietschen, das sich in hastiger Folge gleichmäßig wiederholte und stetig lauter wurde. Leon sah eine junge Frau auf einem alten, ziemlich rostigen Herrenfahrrad, die locker aufrecht auf dem Sattel saß und rasch näher kam. Bonjour! Sie zog vorbei, als würde er am Straßenrand stillstehen. Ein sonderbares Mädchen. Sommersprossen und dichtes, dunkles Haar, das sie womöglich eigenhändig am Hinterkopf von einem Ohrläppchen zum anderen durchgehend auf gleicher Höhe abgesäbelt hatte. Ungefähr in seinem Alter. Großer Mund, zartes Kinn, ein nettes Lächeln. Eine lustige Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen. Die Augen grün, eine weiße Bluse mit roten Punkten, hübsche Beine, soweit er das in der Kürze der Zeit hatte beurteilen können. Und verdammt schnell gefahren war sie. Ein sensationelles Mädchen. Deutlich im Ohr hatte er das Quietschen der Pedale auf dem Kettenschutz, ebenso ihr helles Bonjour. Da fiel ihm ein, dass er nicht zurückgegrüßt hatte. Bonjour, Mademoiselle, sagte er leise, als ob er üben würde. Dann kräftiger, entschiedener. Bonjour. Und dann noch eine Nuance männlicher, selbstbewusster. Bonjour. Gerade viel zu tun gab es nicht am Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne. Leon war der einzige Untergebene seines einzigen Vorgesetzten, des Bahnhofsvorstehers Barthélemy. Natürlich hatte Leon dreist gelogen, als er behauptet hatte, er könne morsen. Den Praxistest hatte er nur deswegen bestanden, weil der Bürgermeister noch weniger Ahnung hatte als er selbst. Glücklicherweise aber war der Bahnhof von Saint-Luc ein abgeschiedener Ort, an dem höchstens 4 oder 5 Telegramme täglich eintrafen. So hatte Leon alle Zeit der Welt, diese mit Hilfe eines Morse-Alphabets zu entziffern. Wenn ein Zug vorbeifuhr, trat er ans Fenster, zählte die Personen, Güter und Viehwagen und versuchte zu erraten, was sie transportierten. Einmal nahm er eine Zeitung mit aufs Zimmer, die ein Reisender auf der Wartebank liegen gelassen hatte. Aber nach wenigen Minuten war er der Meldungen über Clemenceaus Kabinettsbildung, die Butterrationierung und Truppenverschiebungen am Chemin des Dames müde. Und allmählich gestand er sich ein, dass ihn auf dieser Welt genau genommen nur eines interessierte. Das war das Mädchen mit der rot-weiß gepunkteten Bluse. Im Frühsommer 1918 bestand Saint-Luc-sur-Marne aus etwa 100 Häusern, die in konzentrischen Kreisen um die Place de la République angeordnet waren. Im innersten Kreis standen ein pompöses klassizistisches Rathaus, eine im selben Stil erbaute Grundschule sowie ein paar Bürgerhäuser. Außerdem gab es eine Markthalle, die Brasserie des Artistes und das Café du Commerce. Im ersten Jahr war die Front für ein paar Wochen ungemütlich nahegerückt und im dritten Jahr nochmal. Saint-Luc aber war verschont geblieben von den Schrecken des Krieges. Die Bohème von Saint-Luc bestand aus zwei schriftstellenden Lehrern, einem chronisch schwermütigen Kirchenorganisten, einer aquarellierenden Jungfer und ein paar alteingesessenen Trinkern, Quatschköpfen und Pensionisten. Alle saßen sie Abend für Abend trotzig fröhlich beisammen im Café Commerce und tranken Pernod, während in knapp 100 Kilometern Entfernung komplette Jahrgänge junger Männer erschossen, vergast und durch den Fleischwolf gedreht wurden. Zu den Stammgästen gehörte bald auch Leon. Eines Abends, als er gerade bezahlt hatte, ging schwungvoll die Tür auf und herein kam das Mädchen mit der rot-weiß gepunkteten Bluse. Nur, dass sie diesmal keine Bluse, sondern einen blauen Pullover trug. Nur eine Armlänge von Leon entfernt blieb sie stehen und bestellte beim Wirt zwei Schachteln Türmak-Zigaretten. Bonsoir, Mademoiselle. Dich kenne ich. Aber woher? Von der Landstraße. Sie haben mich auf dem Fahrrad überholt. Ach ja. Ist eine Weile her, nicht? 5 Wochen und 3 Tage. Ich erinnere mich, du sahst müde aus. Hattest komisches Zeug hinten aufs Rad gebunden. Einen Kanister Petroleum und ein Fensterkreuz und eine Missgabel ohne Stiel. Sowas schleppst du mit dir rum? Manchmal finde ich sowas, dann schleppe ich es mit mir rum. Übrigens bin ich froh, dass es Ihrem rechten Auge besser geht. Was ist mit meinem rechten Auge? Das war damals ziemlich rot. Vielleicht war eine Mücke hineingeflogen oder eine Fliege. Ein Maikäfer war's. Groß wie ein Hühnerei. Daran erinnerst du dich? Und Ihr Fahrrad hat gequietscht. Ja, das quietscht immer noch. Und du? Stehst dir hier jeden Abend die Beine in den Bauch? Oh, dachte Leon. Das Mädchen weiß, dass ich hier jeden Abend rumstehe. Oh, oh, das bedeutet doch wohl, dass es meine Existenz bereits zur Kenntnis genommen hat, und zwar verschiedentlich. Oh, oh, oh, und jetzt kommt es her und lügt und tut, als ob es mich nicht wiedererkennen würde. Oh, oh, oh, oh. Die kleine Louise wurde von den Leuten so genannt, damit man sie unterscheiden konnte von der dicken Louise, welche die Ehefrau des Totengräbers war. Die kleine Louise also war den Einwohnern von Saint-Luc vor 2 Jahren zugelaufen wie eine Katze. Manche Leute behaupteten, sie sei ein Waisenkind und stamme aus einem jener Backsteindörfer an der Somme, von denen nach der deutschen Frühjahrsoffensive 1915 kein Stein auf dem anderen geblieben war. Aber Genaueres wusste niemand. Die wenigen, die in den ersten Wochen Louise nach ihrer Herkunft befragt hatten, waren von ihr mit derart katzenhafter Schärfe zum Schweigen gebracht worden, dass fortan keiner es mehr wagte, das Thema zur Sprache zu bringen. Wie Leon war Louise durch das Stellenvermittlungsprogramm des Kriegsministers ins Städtchen gekommen. Sie arbeitete als Gehilfin im Büro des Bürgermeisters, wo sie Botengänge erledigte, Kaffee kochte und die Topfpflanzen goss. Bonjour, Marie-Thérèse. Der Bürgermeister stellte nach ein paar Wochen fest, dass er äußerst empfänglich war für ihren raubeinigen, absichtslosen Charme und schenkte Louise für ihre Botengänge sein altes Herrenfahrrad, das seit Jahren unbenutzt in seiner Scheune gestanden hatte. Frühmorgens fuhr sie damit zum Postamt. Nachmittags trug sie Zahlungsbefehle, Verfügungen und kleinere Geldbeträge aus. Das Schwerste aber waren jene förmlichen Vorladungen, die Louise im Auftrag des Bürgermeisters den Familien gefallener Soldaten überbringen musste. In den ersten Kriegsmonaten hatten die Betroffenen diese Vorladungen noch schulterzuckend entgegengenommen und sich gehorsam auf den Weg gemacht, um dann arglos vor dem Schreibtisch des Bürgermeisters zu stehen, ihre Mützen zu kneten und sich zu erkundigen, was es denn so Wichtiges gebe, dass man sie von der Arbeit weg aufs Amt bestelle. Darauf brachte der Bürgermeister ihnen zur Kenntnis, dass ihr Sohn, Ehemann, Vater, Enkel oder Neffe dann und dann, dort und dort. Im Dienst des Vaterlands den Heldentod, auf dem Feld der Ehre. Gestorben sei, wofür ihnen... Der Kriegsminister persönlich, so wie ich selbst, der Bürgermeister, unser tief empfundenes Beileid und den Dank der ganzen Nation. Die darauf folgenden Szenen der Verzweiflung, denen der Bürgermeister schutzlos ausgeliefert war, versuchte er zu mildern, indem er die Untröstlichen unter Verweis auf Ruhm, Vaterland und Jenseits tröstete. Es kam vor, dass der Bürgermeister in seinem Büro an einem Tag zwei oder drei solche Dramen zu überstehen hatte. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ja? Bitte entschuldigen Sie, Monsieur Le Maire. Was denn? Ist das wieder eine dieser Vorladungen? Was denn sonst, meine kleine Louise? Was denn sonst? Um wen handelt es sich? Um Lucien, den einzigen Sohn der Witwe Junot. 19 Jahre alt. Die Mädchen nannten ihn Lulu. Gefallen am 7. Februar in Ville-sur-Couzance. Hast du ihn gekannt? Nein. Louise nahm den Umschlag und ging hinaus, stieg aufs Rad und fuhr mit großer Geschwindigkeit an den westlichen Stadtrand, wo das Haus der Witwe Junot stand. Ah, Louise. Guten Tag, Madame. Post. Eine Vorladung. Merci. Sie müssen da nicht hingehen. Louise nahm die Frau am Ellbogen und führte sie ins Haus, setzte sich mit ihr aufs Sofa und sagte ihr, dass ihr Lulu nicht wiederkommen werde, weil er im Krieg gestorben sei. Je suis désolée, Madame. Dann saß sie schweigend auf dem Sofa, während die Frau sich schreiend zu Boden warf und sich büschelweise Haare ausriss. Später ließ Louise zu, dass die Frau mit den Fäusten auf sie einschlug und sich ihr an den Hals warf, um sich gründlich auszuweinen. Danach bettete Louise die Frau aufs Sofa und bereitete Tee. Auf Wiedersehen, Madame Junot. Als Louise dem Bürgermeister Minuten später berichtete, wie sie die Angelegenheit erledigt hatte, machte dieser ein strenges Gesicht und sagte etwas von Anmaßung und Amtsgeheimnisverletzung. Aber natürlich war er heilfroh und von Herzen dankbar, dass ihm das unausweichliche Drama diesmal erspart geblieben war. Und als schon am folgenden Tag gleich zwei solcher Vorladungen anstanden, gab er Louise keine Ermahnung mit auf den Weg, sondern ungefragt jene Auskünfte, die sie zur Erfüllung ihrer neuen Mission benötigte. So, und jetzt lauf, ma petit. Na geh, mach schon. Leon wurde wach. Stimmen drangen durchs Fenster, das er offen gelassen hatte, weil die Nacht so warm war. Sie wurden begleitet von einem ungewohnten Gestank nach Fäulnis und Exkrementen. Er stand auf und schaute hinunter aufs Gleis. Im spärlichen Licht der Gaslaternen stand ein endlos langer Zug von Güter- und Viehwagen. Und auf dem Bahnsteig gingen der alte Bahnhofvorsteher Barthélemy und seine Frau Josiane eilig von einem Wagen zum nächsten. Der Zug war so lang, dass er keinen Anfang und kein Ende zu haben schien. Manche Wagen waren geschlossen und manche standen offen und aus allen strömte dieser fürchterliche Gestank. Junge, was machst du hier? Madame Josiane verteilte Wasser aus einem großen Krug. Die Soldaten lagen und saßen im Stroh auf nackten Holzbohlen. Ihre Gesichter waren schweißnass und leuchteten im Licht der Gaslaternen. Die Uniformen waren schmutzig, ihre Bandagen blutgetränkt. Geh schlafen, mein kleiner Liebling. Das ist nichts für dich. Was ist denn hier los? Nur ein Verwundetentransport. Man bringt die armen Kerle in den Süden. Kann ich helfen? Ich könnte Wasser holen. Nicht nötig, mein Goldschatz. Wir sind das gewohnt, dein Chef und ich. Ihr jungen Leute solltet das nicht sehen. Madame Josiane, ich... Geh auf dein Zimmer, mein Liebling, sofort. Und mach das Fenster zu, hörst du? Ja. Leon wollte protestieren und schaute sich hilfesuchend zu Barthélemy um, aber der durchbohrte Leon mit strengem Blick und schürzte die Lippen, dass die Borsten seines Schnurrbarts waagerecht vorstanden. Tu, was Madame dir sagt. Abmarsch. Da kapitulierte Leon und ging auf sein Zimmer. Aber das Fenster ließ er gegen Josians Anweisung offen stehen. Er stellte sich in den Schatten hinter dem Vorhang und beobachtete, was auf dem Bahnsteig vor sich ging. Wie es der Zufall wollte, kam am folgenden Morgen, kurz vor Dienstbeginn, als Leon auf dem Weg vom Güterschuppen zum Stationsgebäude war, unter eiligem Quietschen die kleine Louise durch die Allee gefahren. Auf dem Bahnhofplatz trat sie heftig auf die Bremse, sodass der Kies unter ihren Rädern knirschte und eine Staubwolke über den Platz wehte. Salut, Leon! Hatte er sich am Vorabend im Café du Commerce mit Namen vorgestellt? Nein, das hatte er nicht. Also hatte sie seinen Namen sonst wie erfahren, vielleicht gar aktiv in Erfahrung gebracht? Oh. Und dann hatte sie seinen Namen über Nacht nicht etwa vergessen, sondern im Gegenteil in Erinnerung behalten. Und jetzt hatte sie seinen Namen mit ihrem Mund, mit ihren Lippen und ihren weißen Zähnchen ausgesprochen, hatte seinen Namen mit dem Atem ihres Leibes in die Welt hinausgehaucht. Oh. Der Zug rollte an. Louise! Louise! Salut! Leon lief die Fenster entlang, jener Tür entgegen, hinter der Louise verschwunden war. Louise. Weil aber der Bahnsteig zu tief und die Fenster zu hoch lagen, konnte er die Fahrgäste auf den gegenüberliegenden Bänken nicht sehen. Und dann war der Zug weg und Louise fort. Nach der Mittagspause betrachtete er ihr Herrenfahrrad. Vorsichtig legte Leon die Hände auf die rissigen Ledergriffe an der Lenkstange, umfasste sie fest und hielt sich dann bei der Handteller an die Nase, um einen Hauch von Louise Duft zu erhaschen. Aber da war nur der Geruch von Leder und der seiner eigenen Hände. Er ging in die Hocke, unterzog das Kettenschutzblech einer Prüfung und stellte fest, dass es tatsächlich die Ursache des Quietschens sein musste. Als er nach dem Abendessen zur gewohnten Spazierfahrt in die Stadt aufbrach, lehnte sie an der Platane und trug ihre rot-weiß gepunktete Bluse und ihren blauen Schülerinnenrock. Ihre rechte Braue hatte sie weit in die glatte Stirn hinaufgezogen, die andere hing tief übers linke Auge hinunter. Grüß dich, Louise. Hast du auf mich gewartet? Ich warte nie auf jemanden, schon gar nicht auf einen wie dich. Was du mir an kostbarer Lebenszeit stiehlst, wird dir am Ende deines Lebens abgezogen. Die paar Minuten ist mir das wert. Mein Fahrrad quietscht nicht mehr. Freut mich zu hören. Hat dich jemand gebeten, mein Rad zu reparieren? Man musste etwas tun. Die Bauern der Umgebung haben sich beklagt. Wieso? Du hast ihre Kinder aus dem Mittagsschlaf geweckt. Ach ja? Und den Kühen wurde die Milch in den Eutern sauer. Deswegen haben die Bauern der Umgebung den Morseassistenten am Bahnhof von Saint-Luc um Hilfe gebeten? Ich konnte nicht Nein sagen. Oh, da werden die Bauern der Umgebung dem Morseassistenten aber dankbar sein. Das nehme ich an. Und ich? Was? Muss ich auch dankbar sein? Nein, wieso denn? Was willst du dafür? Mir deine Briefmarkensammlung zeigen? Ich habe doch nur das Blech zurechtgebogen. Und dafür willst du mir jetzt an den Hintern fassen? Nein! Aber ich kann das Blech gerne wieder verbeulen. Das wäre mir recht. Fehlt dir denn das Quietschen? Den Leuten fehlt's. Sie können mich nicht mehr hören, wenn ich komme. Und wenn ich plötzlich da bin, erschrecken sie sich. Ich werde dir eine Glocke an den Lenker schrauben. Dann könnte ich die Leute wieder hören. Ja. Am nächsten Abend bei Sonnenuntergang wartete Louise wieder an der Platane auf Leon. Am übernächsten Abend auch. Und am überübernächsten ebenfalls. Pfingsten 1918. Leon fuhr früh morgens mit dem Rad in die Stadt. Auf der Place de la République hielt er an. Er musste nicht lange warten. Was hast du da für komisches Zeug auf dem Gepäckträger? 4 Wolldecken und einen Kochtopf. Und eine Tasche mit Brot und Käse. Am Straßenrand gefunden? Ich mache einen Ausflug ans Meer. Heute hin, morgen zurück. Und dafür brauchst du 4 Decken. 2 würden reichen. Soll ich mitkommen? Das wäre schön. Wenn ich mitkomme, willst du mir an die Wäsche? Nein, Jedermann will einem Mädchen an die Wäsche, wenn er allein mit ihm in den Dünen ist. Das stimmt, aber ich tu's nicht. Ach nein? Nein. Was man will und was man tut, ist nicht dasselbe. Übrigens, in Le Treport gibt es keine Dünen. Ach nein? Nein, nur Klippen und einen Kieselstrand. Im Ernst, ich tu's nicht. Nicht, solange du es nicht tust. Ehrlich? Ich schwör's. Wie lange gilt dein Schwur normalerweise? Mein ganzes Leben lang. Ich mein's ernst. Warte eine Minute. Ich hole rasch Zigaretten. Der Himmel stand hoch und der Horizont war weit und links und rechts flogen fahlgrüne Kriegsweizenfelder vorbei, die spärlich und fleckig wuchsen wie Jünglingsbärte, weil sie von unerfahrenen Frauen und Kinderhänden angesät worden waren. Louise fuhr schnell und Leon hielt sich, da er ausgeruht und bei Kräften war, mit Leichtigkeit neben ihr. Gelegentlich warf er Louise aus dem Augenwinkel einen Blick zu und sie tat, als bemerke sie es nicht. Einmal gaben sie einander in voller Fahrt die Hände und fuhren eine Weile so nebeneinander her. Dann wieder betätigte sie aus reinem Glück die Fahrradglocke. Früher war Treport ein Fischerdorf gewesen. Seit die Eisenbahn aus der Hauptstadt bis hierher fuhr, verdingten sich die Eingeborenen hauptberuflich den Pariser Sommerfrischlern, die am Fuß der Klippen prächtige Herrenhäuser mit Meeresblick gebaut hatten. Leon und Louise spazierten am Hafen entlang. Sie musterten die flanierenden Feriengäste mit ihren rosa Bottinen und gleißenden Gamaschen, ihren Panama-Hüten, kunstvoll blondierten Haarzöpfen und ihrem zur Schau getragenen Pariser Akzent. Plötzlich fühlte Leon, dass Louise sich bei ihm einhakte. Das hatte sie noch nie getan. Schau dir die gezuckerten Arschgesichter mit ihren Sonnenschirmen an. Solltest du mich jemals mit so einem Schirmchen erwischen, musst du mich erschießen. Nein. Ich befehle es dir. Nein. Ich hab sonst niemanden. Na gut. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er so nah an der Seite eines Mädchens spazieren durfte. Dass er, wenn er nur den Kopf ein wenig zur Seite neigte, den Duft ihres sonnenbeschienenen Haars schnuppern konnte, war schon fast mehr, als er ertragen konnte. Als sich die Sonne dem Ozean näherte, kehrten sie ins Städtchen zurück und besichtigten die Église Saint-Jacques, das Wahrzeichen der Stadt. Gleich rechts neben dem Eingang gab es da eine Madonnenstatue. Ihr Gewand war über und über bedeckt mit mehrfach gefalteten und gerollten Zetteln, die mit Stecknadeln am Kleid befestigt waren. Aber auch zwischen den Fingern der Muttergottes steckten Zettel, auf ihrem Heiligenschein, sogar zwischen ihren Lippen und in ihren Ohren steckten Zettel in allen Größen und Farben. Was sind das für Zettel? Die Matrosenfrauen bitten um Schutz für ihre Ehemänner. Ich kenne das von zu Hause. Sie zeichnen ihr Fischerboot auf einen Zettel und hoffen, dass es heil wiederkehrt. Wollen wir ein paar anschauen? Nein, es bringt Unheil. Das Schiff sinkt und dir faulen die Finger ab, wenn du auf nur einen Zettel anfasst. Dann lassen wir es. Wollen wir gehen? Nur eine Minute noch. Du schreibst einen Zettel? Leon riss die Seite aus dem Notizbuch, rollte sie zu einem Röhrchen und steckte sie der Mutter Gottes unter die rechte Achsel. Lass uns gehen, es ist bald Ebbe. Ich hole uns fürs Abendbrot Muscheln aus den Felsen. In einem Spezereiladen kaufte Leon zwei Baguettes sowie Karotten, Lauch, Zwiebeln, Thymian und eine Flasche Muscadet. Dann holten sie ihre Fahrräder. Am Fuß der Kreidefelsen fanden sie ein trockenes, windgeschütztes Plätzchen. Sie räumten die Kiesel weg, bis der Sand zum Vorschein kam. Dann breiteten sie eine Decke aus. Leon machte Feuer aus trockenem Seetang und Treibholz und nahm den Kochtopf vom Fahrrad. Da vorne müsste es Miesmuscheln geben. Krevetten hat's da wahrscheinlich auch. Aber ohne Netz erwischen wir die nicht. Die Möwen erhoben sich mit zwei, drei Schlägen in die Luft, ließen sich von den Aufwinden erfassen und segelten an der Felswand hoch hinauf bis zu den grünen Wiesen, um sofort wieder in die Tiefe zu stürzen mit ihren spitzen, bedrohlich abwärts gerichteten Schnäbeln, um kurz vor dem Aufprall wieder in den Gleitflug überzugehen und wiederum in die Höhe zu segeln. In den Tümpeln gab es reichlich Muscheln, der Topf war rasch voll. Leon und Louise schabten Algen und Bärte von den Muscheln. Dann ließ sich Leon auf die Wolldecke fallen und seufzte. Sein Glück war vollkommen. Louise blieb stehen, machte unschlüssig ein paar Schritte hin und her und steckte sich eine Zigarette an. Komm her, mach es dir bequem. Ich tu dir nichts. Sei du froh, dass ich dir nichts tue. Ist dir kalt? Nein. Ja, möchtest du noch etwas unternehmen, bevor es dunkel wird? Wollen wir einen Spaziergang hinauf zu den Klippen machen? Ich hab Hunger. Ich koche ja gleich. Soll ich etwas einkaufen? Wir haben noch alles. Ich muss nur noch die Karotten, die Zwiebeln, den Knoblauch schneiden und das Ganze ein paar Minuten kochen. Mhm. Ah, soll ich etwas Süßes für den Nachtisch holen? Zwei Eclair au Chocolat. Es ist 21:30. Sollte mich wundern, wenn die Konditorei noch offen wäre. Ich versuch's. Nach einer halben Stunde war sie wieder da. Leon drehte sich nicht nach ihr um. Er nahm den Topf vom Feuer. Das Essen ist fertig. Sie gab keine Antwort. Hast du die Eclair? Leon fühlte, wie sie von hinten an ihn herantrat und ihre Hände auf seine Schultern legte. Ihr Haar streifte seinen Hals, ihr Atem strich an seinem rechten Ohr vorbei. Du hast mich reingelegt. Ihre rechte Hand glitt unter seiner Achsel hindurch und kniff ihn in die Nase. Du hast es absichtlich eingefädelt und mich vorgeführt wie einen Tanzbären. Wir werden heute Nacht die Finger abfaulen. Stimmt das denn, was auf dem Zettel steht? Ganz sicher. Auf immer und ewig. Leon befreite seine Nase aus Luises Griff, drehte sich um und schaute ihr in die grünen Augen, die im Licht des Feuers leuchteten. Und dann küssten sie sich. Leon konnte nicht wissen, dass im selben Augenblick, da er vom Nebelhorn eines Dampfers erwachte, eine 500.000 erschöpfte deutsche Soldaten ihre Stiefel schnürten, um zum allerletzten Sturmlauf auf Paris anzusetzen. Er stützte sich auf den Ellbogen und betrachtete die Umrisse von Louises schmaler Gestalt. Ihr schwarzer, verstrubbelter Haarschopf sah aus wie Katzenfell. Leon löste sich von ihrer Seite, ging hinunter ans Meer und schwamm ein paar Züge, schmeckte das Salz auf den Lippen, fühlte das vertraute Brennen in den Augen und drehte sich auf den Rücken, ergab sich dem sanften Schaukeln der Wellen, während zur gleichen Zeit am Chemin des Dames zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder der süßlich-faulige Bananengeruch des Phosgengases durch die Schützengräben kroch und sich in den Lungenbläschen der Soldaten in Salzsäure verwandelte. Zehntausende von jungen Männern sich buchstäblich die Lunge aus dem Leib kotzten und die Überlebenden, falls die Artillerie sie nicht in Stücke schoss, mit blinden, entsetzlich verdrehten Augen flüchteten, während ihnen die vergiftete und verbrannte Haut in Fetzen vom Gesicht und von den Händen fiel. Leon genoss die Schwerelosigkeit. Nach einer Weile ertönte ein Pfiff. Das war Louise, die sich aufgesetzt hatte und ihm zuwinkte. Er ließ sich von der nächsten Welle zurück an den Strand tragen und setzte sich zu ihr. Du hast in der Nacht ein bisschen geschnarcht. Und du hast im Schlaf meinen Namen geflüstert. Du bist ein schlechter Lügner. Ein Kaffee wäre jetzt gut. Oh, es fängt an zu regnen. Louise rollte die Wolldecken ein. Leon putzte mit Sand den Kochtopf, dann schoben sie ihre Räder zurück in die Stadt. Durchdrungen von der frischen Luft des Ozeans und einer Nacht mit wenig Schlaf, machten sie sich auf den Heimweg. Ihre Fahrräder surrten zuverlässig. Es war genau wie am Tag zuvor und doch war jetzt ein Zauber in alles gefahren. Der Himmel war weiter, die Luft war frischer, die Zukunft strahlend und es schien Leon, als sei er zum ersten Mal im Leben richtig wach. Als sei er müde zur Welt gekommen und hätte sich sein ganzes bisheriges Leben müde von Tag zu Tag geschleppt bis zu eben diesem Wochenende, an dem er nun endlich aufgewacht war. Es gab ein Leben vor Le Tréport und eines nach Le Tréport. Am Mittag aßen sie Suppe in einem Landgasthof, dann machten sie Rast in einem Heuschober am Wegrand. Als sie nach einer Stunde Schlaf wieder aufwachten, hörten sie entferntes Donnergrollen. In aller Eile schoben sie ihre Räder ins Freie und fuhren los, die Haare und Kleider noch voller Stroh. Wie sich aber herausstellen sollte, handelte es sich beim Donner nicht um ein atmosphärisches Phänomen, sondern um das Mündungsfeuer deutscher Artillerie. Allmählich wandelte sich das Grollen in Knallen. Dann wurde die Luft von Zischen, Sirren und Heulen zerschnitten und dann stiegen hinter einem Wäldchen die ersten Rauchsäulen auf. In Panik flohen die beiden über die Landstraße. Beißender Rauch lag in der Luft. Himmelsrichtungen gab es keine mehr. An Rückzug war, da die Gefahr von überall her zu kommen schien, nicht zu denken. Immer schneller und noch schneller fuhren sie durch die detonierende Landschaft. Louise voraus und Leon in ihrem Windschatten. Und als der Abstand zwischen ihnen sich vergrößerte und sie sich fragend umsah, winkte er ihr. Fahr! Und da sie zögerte und auf ihn zu warten schien, wurde er wütend. Jetzt fahr, verdammt! Worauf sie entschlossen aus dem Sattel hochstieg und davonfuhr. Louise war eben hinter einem Hügel verschwunden, als gerade dort eine Explosionswolke aufstieg. Louise! Ah. Als Leon die Anhöhe erreichte, explodierte ein Steinwurf vor ihm die Straße. Geröll flog baumhoch in die Luft, eine braune Wand aus Staub breitete sich aus. Dann tauchte ein Kampfflugzeug auf, bestrich die Straße mit Maschinengewehrfeuer und drehte wieder ab, während Leon mit Höchstgeschwindigkeit und zwei Kugeln im Bauch blindlings in den Krater stürzte, wo er einen Backenzahn, das Bewusstsein und in den folgenden Stunden ziemlich viel Blut verlor. Er hatte nie in Erfahrung bringen können, wie lange er dort in seinem Blut gelegen hatte. Mal ohnmächtig vor Schmerz, dann vom selben Schmerz wieder wachgehalten, bis ein Sanitäter Leon aus dem Schlamm hob. Warten Sie, da vorne, da liegt noch jemand. Wo denn? Auf der Straße. Hinter dem Hügel. Ein Mädchen. Ach ja, eine Blondine oder eine Brünette? Ich mag Rothaarige. Ist eine Rothaarige? Mit einem Fahrrad. Hat sie hübsche Beine? Und die Möpse, was hat sie für Möpse, Kamerad? Ihr Name ist Louise. Sprich lauter, Kamerad. Louise. Hör zu, dort liegt keine Louise. Die wäre mir aufgefallen. Ganz bestimmt wäre mir eine Louise aufgefallen. Auch kein Fahrrad. Keins da. Das ist hinüber, Kamerad. Da Leon viel Blut verloren hatte und die Operationsnarbe 30 cm lang war, musste er mehrere Wochen im Lazarett bleiben. Verzeihung. Ja, bitte? Ist hier vielleicht Leon fragte sämtliche Pflegerinnen, Sanitäter, Ärzte und Patienten, die an seinem Bett vorüberzogen. Louise, grüne Augen, kurzes, schwarzes Haar. Sechs Wochen nach der Operation unternahm Leon einen ersten kurzatmigen Spaziergang zu den Klippen. Er schaute hinunter auf die Überreste der Feuerstelle und auf das sandige Plätzchen zwischen den Felsen, wo er mit Louise eine Nacht verbracht hatte. Die Möwen spielten noch immer mit dem Aufwind und die Welt schien unbeirrt von den Entsetzlichkeiten, die sich in der Zwischenzeit an Land ereignet hatten. Diese Möwen würden auch morgen und übermorgen mit dem Aufwind spielen. Und sie würden auch dann noch mit dem Aufwind spielen, wenn hinter den Klippen im Norden Frankreichs nicht nur ein paar hunderttausend Männer, sondern sämtliche Menschenvölker dieser Erde sich vollzählig versammeln würden, um einander in einem letzten Blutrausch milliardenweise hinzuschlachten. Weil Leon als Zivilist das Diensttelefon im Lazarett unter keinen Umständen benutzen durfte, schleppte er sich hinunter ins Städtchen und ließ sich auf dem Postamt mit dem Rathaus von Saint-Luc-sur-Marne verbinden. Als dort niemand abnahm, rief er den Bahnhof an. Gare de Saint-Luc-sur-Marne, bonjour. Madame Josiane, Hier ist Leon. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Wer ist da? Hier ist Leon, hallo. Leon? Ja. Leon, du Engel. Ja, wo um Jesu Maria willen hast du die ganze Zeit gestellt, mein Herz? Madame Josiane. Wir dachten, dass du wie Louise. Was ist mit Louise? Oh mein Gott. Hallo, ja. Madame. Ja, die letzte Offensive. Was ist mit Louise? Hallo? Leon? Madame, hören Sie mich? Leon. Ja. Wir alle dachten, du bist... Also, das musst du verstehen, Leon. Ja. Wir haben deinen Posten neu besetzen müssen. Ja, die Arbeit kann ja nicht warten. Was ist mit Louise? Madame. Hör zu, mein Gott, Schatz. Die kleine Louise. Ja. Ein Bombenangriff. Man hat ihre Tasche, ihre Identitätskarte gefunden. Hallo? Leon, bist du noch da? Leon, du kommst jetzt rein, ja? Sieh zu, dass du es zum Abendessen schaffst. Es gibt Ratatouille. Tatsächlich traf Leon rechtzeitig zum Abendessen am Bahnhof von Saint-Luc ein. Am nächsten Morgen suchte er den Bürgermeister im Rathaus auf. Ich spreche im Namen der ganzen Stadt und des Kriegsministeriums, wenn ich dir sage, dass wir das Ableben der kleinen Louise zutiefst bedauern. Das brave Mädchen hat viel für das Vaterland und die Hinterbliebenen unserer Kriegshelden geleistet. Gewiss, Monsieur Le Maire. Aber weiß man denn mit Sicherheit... Leider Gottes, mein Sohn. Hat man denn ihren Körper gefunden? Du sollst nicht hadern, mein Kleiner. Hat man ihren Körper gefunden, Monsieur Le Maire? Wir selbst haben bis zuletzt gehofft... Ich will nicht annehmen, dass du mein Wort in Zweifel ziehst. Im Krieg geht vieles drunter und drüber, verstehst du? Vergessen wir, was war, und schauen vorwärts. Was hast du nun vor? Wo gehst du hin? Leon antwortete nicht. Er stand auf und knöpfte seine Jacke zu. Mal sehen, ich habe die neue Liste. Stellenangebote des Kriegsministeriums. Sag mir, was kannst du denn? Mausen. Es zeigte sich, dass die Police Judiciaire am Quai des Orfèvres in Paris dringend einen zuverlässigen Fernmeldespezialisten suchte. Langjährige Erfahrung in Morsetechnik, Stellenantritt per sofort. Der Bürgermeister griff zum Telefon und andern Tags nahm Leon den Frühzug um 8:07 Uhr nach Paris.